Was hilft es, wenn das Silber blitzt und doch der Bräutigam dumm? Ein Mann, der stets beim Kasten sitzt und wühlt im Sarg herum, teilt mit dem Mammon seine Gunst, die groß der Frau gehört. Sein Zeitvertreib macht, dass das Weib auf fremde Götter irrt. Sein Zeitvertreib macht, dass das Weib auf fremde Götter irrt. Kein Reichtum überwiegt das Weh, kein Taler hilft der Braut. Wenn ihr die Zwietracht in der Ehe zuletzt ein Zuchthaus baut, das Ungewitter ist nicht weit, wo gelbe Raben schreien. Wir wollten nun so töricht tun und ihn zum Schaden freien. Wir wollten nun so töricht tun und ihn zum Schaden freien.